1 Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Eine neue Talkwoche beginnt und die Woche beginnt wie immer mit einer offenen, freien Themensendung. Wer also gerne mit mir sprechen möchte, Telefonnummer 0800 220 50 50 oder domian@wdr.de. Also, über was habt ihr Lust, euch mit mir zu unterhalten? Mein erster Anrufer heute Nacht heißt Marc und Marc ist 21. Hallo Marc. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen. Um was geht's bei dir? Ich leide an einer schweren chronischen Histaminintoleranz, also einer Krankheit. Mhm. Und das ist umgangssprachlich quasi eine ganz starke Nahrungsmittelallergie. Ja, beschreib mal ein bisschen. Das heißt, um es jetzt mal konkreter auszudrücken, also jedes Nahrungsmittel hat einen unterschiedlichen Grad an Histamin. Also in Tomaten und sowas sind zum Beispiel ganz viele Histamine. Ja. In Kartoffeln und Nudeln ganz wenig, aber das Problem ist, es setzt sich halt auch zusammen aus Bakterien, Alkohol, Essig, Hefen. Also man kann sich das gar nicht vorstellen, wo überall sowas drin ist, auch in Farbstoffen, Konservierungsstoffen. Mhm. Was passiert, wenn du diese Histamine zu dir nimmst? Ich bekomme Ausschlag am ganzen Körper, es ist egal wo, also auch Schwellung. Das heißt auch, also in den Fachkreisen dann Urtikaria, also Nesselsucht, das sieht dann halt so auch aus, als würde man von einer Brennnessel gestochen worden sein. Am ganzen Körper? Und am ganzen Körper, also ich hatte es den kompletten Kopf zu, also die Stirn war geschwollen und meine Arme waren geschwollen, der Rücken, also da hatte ich auch richtige Ödeme, also richtige auch Einlagerung von Wasser. Ja. Die waren schon größer auf jeden Fall als Tischtennisbälle. Größer als Tischtennisbälle? Ja, hatte ich auch, ja. Und dann war ich... Juckt das auch? Das juckt extrem. Also so hatte das auch angefangen. Das habe ich jetzt seit Juli 2011. Wie lange hält denn? Ist das dann so ein Anfall quasi, wenn du so etwas gegessen hast? Geht das dann wieder zurück? Oder hast du jetzt seit Juli 2011 konstant solche Schwellungen und Pusteln und Ödeme? Also ich muss mich momentan an einer strikten Nahrungsmitteldiät halten, weil wenn ich das nicht tue, dann passieren halt eben solche Sachen. Wenn ich dich jetzt sehen würde, wie siehst du denn im Moment aus? Ganz normal. Ganz normal, also das ist wieder zurückgegangen. Genau, also ich nehme Antihistaminika quasi, also wie gesagt, das ist ja eine Histaminintoleranz und diese Antihistaminika sind dafür da, weil bei mir ist das Enzym kaputt, was das Histamin abbaut und die Antihistaminika sorgen dafür, dass die Histamine sich nicht andocken können und einlagern und dann Verstehe. Ist das quasi blockiert. Und das hast du erst seit letztem Jahr? Seit letztem Jahr ist das plötzlich aufgetreten. Da fing das an, wie gesagt, mit Schwellung. Und dann hat mir das, also ich bin auch umgezogen nach Siegen, um ein neues Leben zu beginnen quasi, also jetzt auch zu studieren. Und da wusste ich irgendwie auch, keiner, was es so recht ist. Und dann bin ich von Arzt zu Arzt gegangen, dann war ich im Krankenhaus, die hatten eine falsche Diagnose geschlossen, also sind auch nicht auf mich eingegangen, als ich hatte das vermutet, dass ich diese Krankheit habe. Das hast du vermutet? Und, genau, und dann haben die mich auf Cortison geschickt. Ich war 4 Monate bestimmt auf Cortison. Wie kam das, dass du das vermutet hast? Hast du so Ahnung? Ich habe mich im Internet eher belesen. Ja. Und da sprach halt einiges irgendwo dafür, weil auch viele von diesen Nahrungsmitteln, die ich schon als Kind nicht vertragen habe, die passten auch nicht in eine Laktoseintoleranz oder Fructoseintoleranz. Ja. Da habe ich mich immer gefragt, was ist zum Beispiel mit Spinat los? Das ist interessant, dass man heutzutage wirklich als Laie doch eine ganze Menge aus dem Internet rausziehen kann, wovon man früher nie eine Ahnung gehabt hätte. Da hätte man in Spezialbibliotheken gehen müssen. Ist es sicher, dass diese Erkrankung eine rein körperliche Ursache hat? Also es gibt es auch, dass das psychisch verursacht wird. Das habe ich eventuell, ist es noch psychisch, dass ich auch, ich habe noch ein Kälte-Wärme-Empfinden. Das heißt, wenn ich draußen bin, als es letztens noch sehr kalt war und mich angestrengt habe, dann habe ich auch sehr viel Ausschlag gehabt und auch Kreislaufbeschwerden und. Ich wurde nämlich gerade ein bisschen hellhörig, als du gesagt hast, ich bin nach Siegen umgezogen, habe versucht, ein neues Leben anzufangen und da ist das auch ausgebrochen. War vielleicht für dich eine schwierige Zeit oder hast vorher was Schwieriges erlebt? Nee, eigentlich nicht. Also es fing im Juli an, aber also so richtig dann erst, als ich dann später in Siegen war, ab Oktober war das dann also fast zeitgleich. Deswegen sage ich das immer dann so, dass das quasi Auf was musst du denn jetzt bei der Ernährung verzichten? Was kannst du überhaupt noch essen? Ich kann Kartoffeln essen, ich kann Reis essen. Bei Butter und Margarine kommt es drauf an, die sollten dann möglichst ohne Kräuter sein. Bei Salz ist es ohne Jod, weil das Jod ist wieder auch so eine Geschichte, da muss ich dann mehr Salz nehmen. Ich darf keinen Pfeffer, keinen Curry, Schnittlauch darf ich noch, Sellerie nicht. Das zieht sich komplett durch. Also du hast so eine ganze Riesenliste wahrscheinlich von Sachen, ja. darf ich nicht. Hattest du gerade am Anfang nicht gesagt, dass das in Kartoffeln auch drin ist? In Kartoffeln ist es ganz, ganz wenig, beziehungsweise bis gar nicht, genauso wie in Reis. Ah ja, das macht das Leben aber kompliziert. Genau, das prägt sich durch mein ganzes Leben, besonders jetzt auch noch hinzugekommen bei einem CT und einem MRT, dass mein ganzer Kopf noch voll ist mit Schwellungen und Entzündungen. Von innen? Ja, also meine Stirnhöhle und meine Nasennebenhöhlen sind zu und direkt im Kopf meine Kalbbeinhöhle ist mit Entzündungen voll, beziehungsweise auf dem CT meinen die Ärzte schon, dass der Knochen mit angegriffen ist. Was sagen denn deine dich jetzt behandelnden Ärzte? Wie soll denn das weitergehen? Du bist erst 21 Jahre alt. Wie kann man sich mit so einer Krankheit arrangieren? Was kann man tun? Also mein Arzt in Siegen meinte, nehmen Sie alle Ärzte mit, die Sie kriegen können. Ich war jetzt auch beim Hals-Nasen-Ohrenarzt und ich muss am Donnerstag nach Hannover in eine Uniklinik, eben wegen der Sache mit dem Kopf, mit den Entzündungen, weil da muss das abgeklärt werden wegen der Narkose. Das Problem ist bei mir mit einer Narkose, das ist eine Sache, weil die meisten Medikamente, die ich nicht darf, daraus setzt sich die Narkose zusammen. Also ich habe eine zweiseitige Medikamentenliste. Also da haben die Ärzte ja wirklich einen großen Problemfall dann vor sich sitzen, wenn du da bist. Wie sieht denn das so im normalen Leben aus? Mal so Pizza essen gehen und so ist nicht, ne? Dazu muss ich sagen, allgemein irgendwo essen gehen kann ich sowieso nicht, weil ich darauf angewiesen bin, selbst zu kochen, also auch frisch zu kochen. Mhm. Wie gesagt, also das sind Geschmacksverstärker und alles überall wo drin und das darf ich nicht, also deswegen frisch kochen. Ja. Bei Pizza habe ich mittlerweile in einem Supermarkt einen Teig gefunden, der relativ in Ordnung ist mit wenig Hefe, wo ich dann Paprikamark nehme, also anstatt Tomatenmark gibt es auch Paprikamark. Mhm. Das Problem ist, Tomatenmark ist da auch wieder vertreten, aber es geht alles noch so. Mhm. Und ich darf keinen Käse, aber das ersetze ich durch Mozzarella und dann ist das für mich meine Pizza. Ja gut, es ist kompliziert, aber man kann sich irgendwie helfen. Du kannst nicht sagen, ob es eine Aussicht auf komplette Heilung gibt. Also das Problem ist auch erstmal allgemein, mein Risiko bei dieser Narkose, die ich auch brauche, ist verdammt hoch, dass ich die nicht vertrage, vielleicht sogar nicht aufwache. Mhm. Das weiß momentan keiner, weil ich habe auch noch erfahren, dass gerade mal 1% aller Europäer diese Krankheit haben. Hast du dich immer im Internet auch schlau gemacht, ob es irgendwo Selbsthilfeforen gibt oder dergleichen? Das habe ich schon geguckt, aber die Foren ist meistens so, dann sind da Leute, die quasi Selbstdiagnose machen und die jetzt nicht so die Ahnung haben, beziehungsweise das war auch mein Gedanke, mich bei Domian zu melden in der Sendung, um vielleicht auch einen Aufruf zu machen an Leute, die vielleicht jemanden kennen, der auch diese Krankheit hat oder selbst diese Krankheit hat, mit dem man sich vielleicht in Verbindung setzen kann oder vielleicht. Können wir dir gerne anbieten. Sagst du nochmal den exakten Namen der Erkrankung? Histaminintoleranz. Okay. Also, das können wir gerne machen, weil wir natürlich jetzt auch keine Informationen hier im Hintergrund haben, wie man dir helfen könnte, aber unsere schlauen Zuschauer und Zuhörer haben das manchmal in der Tat sehr gut sogar. Also, wer eine Idee hat für den Marc, bitte mailen an domian@wdr.de und wir würden das dann oder werden das auf jeden Fall an dich weiterreichen, Marc. Ja, das Thema hätte eventuell auch Mittwoch in die Sendung gepasst mit dem Wasser, weil da gibt es bei mir auch so eine bestimmte Sache. Da wurde mir von meiner Ärztin zum Beispiel gesagt, wenn sie ins kalte Wasser springen oder geschubst werden, dann müssen sie sehr aufpassen, das kann für sie tödlich enden. Ach du lieber Gott. Das ist dieses Kälte-Wärme-Empfinden, um das nochmal krass zu beschreiben. Was du gerade angedeutet hast, ja. Gut, Marc, also ich verspreche dir, wenn bei uns irgendwas ankommt und gute Sachen ankommen, und es werden einige Sachen kommen, ich bin sicher, wir schicken es an dich weiter. Vielen Dank. Sehr gerne. Kann ich vielleicht noch von dir ein Autogramm bekommen? Natürlich. Du legst auf, wir rufen dich nochmal an. Ich finde deine Sendung einfach nur klasse, mach bitte weiter so. Vielen, vielen lieben Dank, Marc. Alles Gute und wir melden uns gleich bei dir. Tschüss. Alles klar. Ciao. Tschüss. 0800 220 50 50 unsere Nummer hier ins Studio. Stefan 36, guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Stefan, was geht's bei dir? Also, ich hoffe, dass du mir einen Rat geben kannst. Ich habe mächtig Probleme auf meiner Arbeitsstelle. Mhm. Ich arbeite auf dem sogenannten Jobcenter und bin... So also du arbeitest in einem Jobcenter? Genau, ich bin ein Sachbearbeiter. Ja, was man früher Arbeitsamt nannte. Genau, also... Ja. Auf Norddeutsch heißt es Hartz IV. Also das heißt, ich betreue dort selbstständige Hilfeempfänger, die Arbeitslosengeld II beziehen und eine selbstständige Tätigkeit nebenbei ausüben, um den Lebensunterhalt zu sichern. Es ist jetzt circa anderthalb Jahre her. Da habe ich einen Kunden von uns die Leistung gestrichen. Mhm. Der hat sich natürlich dann auch beschwert, hat mich aber zuvor als Nazisau, als ausländerfeindlich betitelt. War das ein Mensch mit ausländischem Hintergrund? Ja. So, und warum hast du es gestrichen? Kurz dazwischen gefragt. Und zwar, ich werte Buchhaltungsunterlagen aus, also muss uns quasi mit dem Finanzamt vergleichen. Also ich mache das gleich, was auch ein Finanzamt macht, also eine Betriebsprüfung. Mhm. So, und anhand dieser Buchhaltungsunterlagen und anhand der Kontoauszüge hat sich dann herausgestellt, dass er genug Leistung, also Einkommen, Gewinne erzielt hat, dass er als keinen Anspruch mehr auf die Leistung hat. Okay. Und dadurch sind wir natürlich auch angetan, die Leistung zu streichen. Um wie viel Geld ging es da? Das sind, also die Leistungen liefen sich auf ca. 1.500 Euro. Im Monat? Im Monat, genau. So, du hast es gestrichen, der hat dich beschimpft als Nazi-Sau. Richtig. Und dann? Das wird noch eine Nummer heftiger. Und das ist dann schon mehr in meine Privatsphäre reingegangen. Er hat sich dann bei meinem Vorgesetzten auch beschwert. Ich musste letztendlich dazukommen. Halt auch Stellung dazu nehmen, wieso ich diese Gelder gestrichen habe. Mhm. Nachdem dieser Sachverhalt dann auch geklärt worden ist, war der abschließende Satz, tja, Sie wissen ja, Ihr Sohn gibt mit meinem Sohn zusammen einen Kindergarten, Sie wissen, was zu tun ist. Mir ist das Herz bis auf den Boden gerutscht. Mhm. Ich habe dann auch abends meine Frau gefragt, und das ist tatsächlich so, mein Sohn geht mit dem Sohn zusammen einen Kindergarten. Was für ein fataler Zufall. Ja. Nochmal eine Frage, hat dein Vorgesetzter dir recht gegeben? War es richtig, dass du das gestrichen hast? Ja. Mir blieben ja keine anderen Möglichkeiten. Ja. Weil wir haben unsere Vorgaben, wir haben auch die Vorgaben, wenn halt eine Selbstständigkeit nicht läuft. So, wir müssen ja auch irgendwo Missbrauch unterbinden. Ja, natürlich. Und in der Selbstständigkeit wird halt Missbrauch getätigt. Also viele in der Selbstständigkeit gründen, sind auch nicht vermittelbar. Mhm. Und können sich natürlich durch die Betriebsausgaben die Gewinne unterrechnen. Und das versuchen wir natürlich zu unterbinden. So, jetzt hast du eine klare Drohung. Ja. Aber dein Chef war doch Zeuge dieser Drohung, ne? Ich habe auch mit einer anderen Reaktion gerechnet, als ich mitbekommen, wie er mir mitgeteilt hat. Ich wollte gegen diesen Mann eine Anzeige erstatten. Moment, habe ich nicht verstanden. Dein Chef war Zeuge von der Drohung. Genau. Und was hat dein Chef dazu gesagt? Er sollte vorsichtig sein, was er sagt. Mhm. So, und das Gespräch ist auch dann beendet worden. Das war's dann, ja. Aber hast du denn von diesem Mann dann noch irgendwas an Drohung erfahren oder gehört? Nein, das ist so mittlerweile so, das hat sich jetzt auch nach der Zeit rausgestellt. Ob das jetzt von dieser Person ausgeht, weiß ich nicht. Also von dem Sohn, also mein Sohn wird mittlerweile im Kindergarten beklaut. Unter anderem als Einzelster. Also es werden Sachen entwendet. Das hat sich ja so nach und nach herausgestellt. Mhm. Und ich wollte eigentlich dann auch gegen diesen Herrn eine Anzeige erstatten. Mhm. Und ich habe mich ehrlich nicht getraut, weil ich auch fast einmal, also mindestens zweimal im Jahr mit dem zu tun habe. Und wir können auch eben halt nicht die Sachbearbeiter wechseln, weil wir eine spezielle Stelle sind, die halt Selbstständigkeit prüfen. Mhm. Ich und mein Kollege kommen aus dem Steuerrecht. Wir sind halt Quereinsteiger im öffentlichen Dienst. Okay, ich verstehe schon, dass du da quasi daran gebunden bist, an dein Tätigkeitsfeld und dass dieser Mann immer wieder auftaucht. Richtig, genau. Was war jetzt der konkrete Anruf, Anlass deines Anrufes? Ich habe, das gibt mir natürlich auch zu denken und es ändert sich ja auch gesetzlich immer was und auch diese Arbeit, es macht keinen Spaß mehr. So, ich sage jetzt mal, wenn ich irgendwas festsetze, dann hat man auch Folge zu leisten. Nur dann wird irgendwo wieder verhandelt mit den Kunden. Es werden halt meine Entscheidungen, ich sage jetzt mal auf Deutsch gesagt, mit Füßen getreten. Von Seiten der Antragsteller? Ne, von Seiten unserer Vorgesetzten. Ach so. Und es ist so, dass ich da mich als verwaltende Person sehe und nicht als Fachperson, die irgendwelche Entscheidungen trifft. Gut, jetzt frage ich nochmal, was ist der Grund deines Anrufes? Ich habe lange überlegt, was ich jetzt mit wem ich da am besten drüber sprechen kann. Es glaubt mir keiner, es kann mir keiner einen Ratschlag geben. Ich habe das in der Sendung auch mehrfach gesehen. Und ich hoffe, dass du mir vielleicht einen Ratschlag geben könntest, was man machen kann oder wie du in meiner Situation reagieren würdest. Bezogen auf was jetzt? Bezogen auf die Drohung von Seiten dieses Mannes? Oder? Mit dem Arbeitsverhältnis, was du an meiner Stelle machen würdest. Oder ja, weil ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich verstehe die Problematik nicht so recht, Stefan. Die Problematik mit der Drohung ist mir natürlich völlig klar. Ich habe gerade herausgehört, dass du auch in irgendeiner Weise eine Kritik an deinen Vorgesetzten oder an dem System äußerst. Genau. Erkläre mir die nochmal, die habe ich nicht verstanden. Also wenn ich jetzt beispielsweise festsetze, so, der hat jetzt, sag ich mal, 800 Euro Einkommen pro Monat, so, das wird ja auf das Arbeitslosengeld 2 angerechnet. Mhm. Das heißt, sie kriegen weniger Geld ausbezahlt und sobald man den Leuten an die Existenz geht, werden die sehr ungemütlich. Das heißt, das zeigt sich daran in verbalen Beleidigungen, teilweise auch körperlichen Angriffen. Und wenn diese Entscheidung halt in die laufende Sachbearbeitung geht, wird auch ein Bescheid erstellt. Mhm. So, da legen die Leute gegen Widerspruch ein und da wird in der sogenannten Widerspruchstelle halt ein Kompromiss geschlossen. Das heißt, sie bekommen weiter ihre Leistung und unsere Entscheidung als Facharbeiter in dem Bereich, die werden mit Füßen getreten. Von oben. Genau. Und diese ganze Situation, es wird ja immer schlimmer. Das, weißt du, Stefan, dass ich da, glaube ich, der falsche Mann bin, dich dazu beraten? Müsste ich jetzt da noch detaillierter nachfragen, und das sprengt wirklich den Rahmen dieser Sendung, weil ich das immer nicht so richtig kapiere, was nun die Vorgesetzten da mit Füßen treten und warum sie es nicht tun sollten. Ich glaube, das führt wirklich für diesen Rahmen hier zu weit. Was ich sehr nachvollziehen kann, ist dein Unwohlsein aufgrund der wirklich faktischen Bedrohung von deinen Kunden. Mhm. Das ist doch auch ein Teil deiner Unzufriedenheit, unter oder? Unter anderem, ja. Ja. Das andere, das können wir nicht hier im Rahmen der Sendung klären, das ist unmöglich. Mhm. Ja, das kann ich verstehen. Das geht nicht, das führt zu weit und da brauchen wir bestimmt eine Stunde, ehe wir das richtig durchgesprochen haben. Ein bisschen länger. Oder noch vielleicht noch ein bisschen länger, ja. Wie gehst du denn jetzt weiter vor da mit deinem Sohn? Ja, das ist so eine Sache. Ich hatte ja gerade, glaube ich, zum Eingang auch erklärt, dass der ein Integrationskind ist. Das heißt, der ist nicht irgendwie psychisch zurückgeblieben. Wir hatten damals bei der Geburt halt Schwierigkeiten. Und jetzt von seinen Bewegungsabläufen ist er halt ein bisschen, also nicht auf dem Stand, wo er sein sollte. Mhm. Daraufhin ist er ein Integrationskind geworden. Wir haben halt auch, wir haben da lange für gebraucht, bis wir halt das durch hatten. Und in diesem Kindergarten, wo auch der Sohn unseres Kunden hingeht, da hat er halt diesen Platz bekommen und wir können ihn einfach da nicht rausziehen, weil er würde sonst, denken wir, wieder zurückfallen. Wenn du sagst, er wird bestohlen und sonst niemand, was sagen denn die Kindergärtnerinnen dazu? Ja, wir vermuten es. Er wird beklaut, wenn jetzt zum Beispiel halt, wenn er Spielzeug mitnimmt, ein Auto oder so, dann ist das weg. So, und die haben es auch schon bei dieser gewissen Person in der Tasche gefunden. Mhm. So, das ist eben halt auch dann wirklich, dass man es dann auch beweisen konnte. Hast du Angst, dass dieser Mann deinem Kind was antut? Ja. Nicht nur das, also auch, dass mir persönlich was abends, ich meine, in der Behörde bin ich geschützt, aber dass mir abends was auf der Straße passiert. Mhm. Wenn mir diese Leute hängen. Weil ich gehe letztendlich den Leuten an die Existenz, das heißt, ich streiche denen das Geld. Ja, natürlich. Eigentlich ist es ein Beruf, in dem du dich nicht wohlfühlst. In dem du dich nicht wohlfühlst. Ja. Mittlerweile nicht mehr. Allein ohne jetzt diese Einzelheiten auseinander zu klamüsern, von denen du gerade gesprochen hast, Andeutung gemacht hast, ist ja allein die Tatsache, wenn du sagst, ich fühle mich da gar nicht mehr wohl, ich habe Angst und Ist es bedrückend? Müsste ja eigentlich eine Perspektive für dich entwickelt werden oder müsstest du dir selbst entwickeln, dass du da rauskommst? Ja, nur das ist teilweise, ich bin da auch lange überlegen, ob ich das Arbeitsverhältnis auch kündige. Mhm. Nur es gibt dort wieder spezielle Kündigungsfristen. Das heißt, ich könnte mich auf keine andere Stelle bewerben, weil wir 6 Wochen zum Quartal die Kündigungsfristen haben. Mhm. Und ich habe mich jetzt bei mehreren Firmen schon schriftlich beworben, die es auch halt erwähnt und keine Chance. Okay. Bezogen auf die Problematik deines Sohnes werden wir dich jetzt nochmal zurückrufen und überlegen noch mal ein bisschen in Ruhe im Hintergrund, was wir dir da raten könnten oder wer dir da vielleicht Rat geben könnte. Mhm. Ja, lieber Stefan, bitte leg auf und wir melden uns gleich wieder. Dankeschön, Domian. Gerne. Alles Gute. Dankeschön, alles Gute. Tschüss. Danke. Ciao. Und hier ist Irene und Irene ist 74. Guten Morgen, Irene. Ja, guten Morgen, Domian. Irene, guten Morgen. Um was geht's? Ich will kein Problem erzählen. Ich will was Lustiges erzählen. Guck, das hören wir doch immer gerne. Ja, okay. Diesen Hirsch da hinten hatten meine Eltern im Schrank stehen. Nicht genau, denselben nicht? Ja. Sind ähnlich? Naja, den gleichen. Denselben weiß ich nicht. Ich weiß ja nicht, wo du den her hast. Ich weiß auch nicht, wie lange sie den gehabt haben. Ich habe auch ein Bild von dem Hirsch, aber das müsste ich halt erstmal raussuchen. Weil der auch weiß? Ja, weiß, ach, genau, ja. Das ist ja toll. Gell? Das ist ja wirklich toll. Nein, dieser Hirsch ist glaube ich, in einem Geschäft gekauft worden von meinem Mitarbeiter Roland Lohr. Der hat mir den mal geschenkt, ja. Vor vielen, vielen Jahren. Ja. In? Wo gekauft? In Köln. Aha. Also meine Eltern waren in Frankfurt. Ja. Jetzt weiß ich nicht, ob der kaputt gegangen ist, ob der... meine Mutter gestorben ist, ob der da entsorgt worden ist. Und ich kann mich nicht dran erinnern. Also fühlst du dich immer erinnert, wenn du unseren Hirsch hier im Fernsehen siehst? Ich sehe den immer und denke immer daran, ja. War denn, hatte der auch die Größe ungefähr wie unserer? Ja, ja. Genau. Ja. Mhm. Ich werde doch mal bei Gelegenheit den raussuchen und werde den mal schicken. Mach doch mal. Bild, ne? Bist du denn auch ein großer Freund von Hirschen? Nee. Ich gucke nur deine Sendung. Ja. Meistens. Ja, also. Und meistens gefällt sie mir auch. Höchstens, wenn einer kommt und erzählt, er liebt einen Kühlschrank oder den Gummibaum. Ja, das war ja wohl das Letzte. Was meinst du, wie viele Leute Spaß an der Geschichte hatten? Ja, das stimmt. Was meinst du, was da los war? Also, wenn du ihn mal irgendwie ausfindig machen kannst, den Hirsch, dann schick ihn uns. Ich muss mal in sämtlichen Fotoalben gucken. Ich meine, ich war damals ganz klein, da haben wir ein Bild 5 oder sowas war ich. Ja. Und da haben wir ein Bild von dem Schrank und da steht dieser Hirsch da drin. Dann schick uns das Bild doch mal. Ja, ich werde mal suchen. Würde mich interessieren. Okay. Liebe Rene, alles... Aber ich weiß gar nicht, wo muss man das hinschicken? Einfach an den WDR, 1 Live, Domian, Köln, das kommt an. Ach, das langsam. Okay. Ja, das langt, ja genau. Alles klar. Irene, schön, dass du angerufen hast. Alles Gute, tschüss. Ja, ciao. So, meine Lieben, Hinweis auf unser Thema. Am Mittwoch, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, heißt unser Thema Wasser. Und ich möchte gerne mit Leuten reden, die eine besondere Erfahrung mit Wasser gemacht haben. Also die zum Beispiel im Wasser verunglückt sind. Oder auch gerne würde ich mich unterhalten mit einem Lebensretter, der jemanden aus dem Wasser gezogen hat oder das Leben gerettet hat, der ertrinkend war. Und die wegen Wassers einen Unfall hatten, Aquaplaning oder was auch immer das Wasser auslösen kann. Und gerne mit Leuten, die eine besondere Beziehung zu Wasser haben. Also das ist unser Thema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Wenn ihr euch schon anmelden wollt, sehr gerne domian@wdr.de. Jetzt geht's weiter mit der freien Themennacht und hier ist die Lisa. Und Lisa ist 43. Guten Morgen, Lisa. Guten Morgen. Lisa, um was geht's bei dir? Ja, ich habe auch weniger ein Problem, als ich bräuchte meine fachmännische Meinung. Wenn ich es kann, sehr gerne. Ja, denke ich doch. Also ich gucke immer und ich denke, du bist der richtige Mann dafür. Na, dann leg mal los. Also ich bin zum zweiten Mal verheiratet jetzt, seit 10 Jahren. Mhm. Und habe seit fast 20 Jahren noch eine zweite Beziehung nebenher laufen. Sag ich jetzt mal. Seit 20 Jahren? Ja. Das heißt 10 Jahre bevor du verheiratet... Also ich habe diese Affäre im Prinzip durch 2 Ehen durchbuxiert. Entschuldigung. 20 Jahre eine Affäre, seit 10 Jahren verheiratet. Ja, ich war ja schon mal 10 Jahre verheiratet. Davor und davor lief das Gleiche. Ja. Weiß die Affäre von dem Mann? Weiß der Mann von der Affäre? Die wissen alle voneinander, weil meine Affäre ist der Patenonkel meines zweiten Sohnes. Ach. Wie, und dann weiß dein Ehemann, dass du auch ein Verhältnis mit dem Partner... Nein. Ach so, genau, das meinte ich jetzt. Also ja, heißt, nee. Die kennen sich, aber die wissen nicht, was da abgeht. Genau, wir kennen uns untereinander als Paare. Wir feiern auch, weil Kommunion zusammen oder Taufe logischerweise zusammen. Aber... Ach so, die Affäre hat... Die Affäre hat nichts von uns beiden. Ja, aber die Affäre hat auch eine Frau. Hat auch jetzt zum zweiten Mal eine Frau. Mhm. Hat auch Kinder mit der. Ja. Warum machst du das? Wir kommen nicht voneinander los. Warum nicht? Wir haben das schon versucht. Wir haben schon gesagt, so kann das nicht weitergehen. Hier, Cut, Ende, aus, Gelände. Aber es ging nicht. Es ging einfach nicht. Warum nicht? Ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Das ist so eine Art Seelenverwandtschaft, sag ich jetzt mal. Warum hast du denn dann vor 10 Jahren deine Affäre nicht geheiratet? Weil er zu dem Zeitpunkt noch verheiratet war. Sonst wäre das zu einer Heirat gekommen? Anzunehmen. Also wir sind auf zwei Welten unterwegs, sage ich jetzt mal. Er ist in führender Position in der Medienbranche. Mhm. Ein Mensch, wo man eigentlich aufsieht und sagt, boah, der ist so weit weg, da kommst du nie dran. Mhm. Mhm. Und das war damals auch mein Beweggrund zu sagen, schlag dir das auf den Kopf, da kommst du nie hin. Mhm. So, und dann habe ich zum zweiten Mal geheiratet. Und dann rückt der mit der Nummer raus, 2 Jahre später, rückt er mit der Nummer raus und sagt zu mir, warum hast du eigentlich nicht mich geheiratet? Ach, das hat er gesagt. Ich sag mal, hallo, warum hast du mir das nicht 2 Jahre eher gesagt? Immerhin hattet ihr ja schon... Ich hab mich nicht getraut, sagt er zu mir. Ja, das ist aber eine merkwürdige Geschichte. Ihr hattet ja schon 10 Jahre miteinander es zu tun gehabt. Ja. Und da wurde nie das Thema, Thema auf den Tisch. Weil ja jeder im Prinzip in seiner Beziehung gelebt hat. Ja gut, aber trotzdem hätte das ja sein können, dass man darüber spricht. Eigentlich, nach dem Motto, eigentlich gehören wir beide zusammen. Das war irgendwie klar, aber niemand hat es ausgesprochen. Wie ist das heute? Wie oft trefft ihr euch heimlich? So oft es geht. Wo trefft ihr euch heimlich? Meistens hier bei mir zu Hause. Oder weil er ja beruflich bedingt teilweise auch unter der Woche, sag ich jetzt mal, eine eigene Wohnung unterhält, dass er näher an der Arbeit ist, ja. Dann bei ihm. Ja. Und wenn er zu dir kommt, wie geht das? Du hast Kind, du hast ein Kind oder mehrere Kinder? Zwei Kinder und du hast einen Ehemann. Wie arrangierst du das alles? Ja, mein Ehemann hat ja auch beruflich bedingt eine Wohnung außerhalb und ist die ganze Woche nicht da. Ach so. Und die Kinder denken, da kommt der Onkel so und so? Ja, die Jungs, die kennen ihn ja und freuen sich immer, wenn er kommt und so. Ja, und dann gehen die abends im Bett und dann, ja. Wie alt sind die Jungs? Der Große ist 19 und der Kleine, über den er Patenonkel ist jetzt 12. Der wird jetzt nächsten Monat 13. Der Große ist schon 19. Das heißt, der müsste aber höllisch aufpassen. Das heißt, der könnte euch ja... Ich glaube mittlerweile, dass er das ahnt oder weiß oder... Mhm. Weil er hat mal so nebenbei zu mir gesagt, Mama, warum hast du eigentlich ein Ding geheiratet? Der passt doch viel besser zu dir. Mhm. Mhm. Ja. Was hat der, was dein Mann nicht hat? Was hat dein Mann, was der nicht hat? Also mein Mann ist jetzt 50, sage ich jetzt mal. So, ja. Ein bodenständiger Mensch. Ja. Arbeiten. Ja. Null Spaß. Mhm. Wir machen nichts zusammen. Ja. Als Familie, wie auch am Wochenende. Und er hat eine Art an sich, jetzt, wenn ich das vor 10 Jahren gewusst hätte, hätte ich ihn auch nicht geheiratet, sage ich mal. Mhm. Er hat sich zu einem Egoisten entwickelt. Also er kommt freitagsabends heim und bis er sonntagsabends fährt, sage ich jetzt mal, habe ich in allen Bereichen permanent für ihn zur Verfügung zu stehen. Seine Wäsche zu machen, sein Essen vorzubereiten, was er die ganze Woche, dann möchte er bitte einen Kuchen gebacken haben, den er mitnimmt. Und jetzt, ich bin im Prinzip 48 Stunden nur für ihn auf den Rädern. Die Haussklavin. So ungefähr. Und wenn der sonntagsmittags hier zur Haustür rausgeht und dann sagt, boah, geschafft, erstmal eine Stunde Ruhe. Schläfst du noch gerne mit ihm? Mit wem? Mit, sehr, sehr gute Nachfrage. Mit deinem Mann? Nein. Schlaft ihr überhaupt noch miteinander? Ja, also er... Er fordert es ein? Er beansprucht das für sich. Und das machst du dann noch mit? Ja, Augen zu und durch. Jedes Wochenende? Wenn es ihm nachginge, ja. Also manchmal sagst du dann doch schon, nein, ich will nicht. Ja, ich habe Kopfschmerzen. Ich habe Ausreden, dann, das ist filmreif. Das glaube ich. Das kennt man ja. Weil ich so alles hab. Und der andere ist ganz anders. Ja. Der ist liebevoll. Ja. Der ist zärtlich. Genau. Der ist gut im Bett. Auch, du ja. hast Lust, mit dem zu schlafen, auch noch nach 20 Jahren. Ja. Ja. Du freust dich auf den, wenn der kommt. Er nimmt sich Zeit, wir sitzen hier stundenlang und quatschen, trinken. Also wir schaffen ja dieses Mal miteinander, wenn wir uns sehen. Wir können auch 2, 3, 4, 5, 6 Stunden sitzen und quatschen und Kaffee trinken. Eben, und die Seelenverwandten. Ja. Ja. Du bist mit deinem Mann nicht seelenverwandt. Nein, definitiv nicht. Lisa, Mensch, was höre ich da? Mann! Warum lachst du denn so? Weißt du, warum ich darüber... Ich lache da nicht. Ich bin so... Ich denke, Mensch, wieso bist du dann mit deinem Ehemann noch zusammen? Warum? Wenn ich das als außenstehender Mensch höre, was du mir gerade gesagt hast, dann sagt alles in mir, raus aus dieser Ehe. Ja. Was willst du denn da? Ich hab bis jetzt ja noch mit niemandem darüber sprechen können. Mann, wenn du... Seit 20 Jahren noch nicht. Naja, du bist jetzt erst seit zehn Jahren mit dem zusammen, mit dem Ja, letzten. Aber auch in der ersten Ehe. Hast du nie mit jemandem darüber gesprochen? Nein. Wer weiß das denn eigentlich, dieses Geheimnis? Wer kennt das? Wir beide. Nur ihr beide? Ja. Nur wir beide. Wenn ihr beiden, auf den Ehemann kommen wir gleich nochmal zu sprechen, wenn ihr beiden, also deine Affäre und du, wenn ihr so zusammensitzt und es euch gut gehen lasst, redet ihr denn nie darüber, wie es so weitergehen soll, was die Zukunft bringen soll? Ja, ja, doch eigentlich schon. Und, was soll die? hallo, was soll ja, die Zukunft bringen? Ja, ja, gute Frage, nächste Frage. Also wir haben uns mal so geeinigt, jeder hat jede Menge Baustellen zu bewältigen. Hm. Und vor die Baustelle von dem Thema, wie wird die Zukunft mit uns beiden, stellen wir jetzt einfach mal ein Umleitungsschild hin. Ja, das ist natürlich alles Verzögerungstaktik und irgendwann seid ihr tot und dann habt das nicht geregelt, euer Leben. Ja. Ja. Wahrscheinlich. Ja, so kann man ja nicht leben, indem man alles auf morgen vertagt. Also jetzt mittlerweile muss ich ja sagen, wir haben ja damals ganz woanders gewohnt, eigentlich. Mhm. Und das war dann so eine Fernbeziehung. Also wenn wir uns dann ja logischerweise durch die Entfernung selten gesehen haben, dann haben wir fast täglich telefoniert. Wenn wir nicht telefoniert haben, haben wir geschattet miteinander. Weil wir kommen einfach ohne einander nicht aus, das geht nicht. Ich merke, wenn ihm schlecht geht, dann rufe ich an, dann sagt er, oh Gott sei Dank rufst du an, so halt. Ne? Wie geht es denn ihm, also der Affäre, wie geht es der Affäre in der Ehe? Wie geht es ihm in seiner Ehe? Ja, also seine erste Ehe ist daran kaputt gegangen, definitiv. An euch? Weil er mit den Gedanken bei dir war. Ja, mehr oder weniger. Und jetzt? Und jetzt die jetzige? Ja, die plätschert auch so vor sich hin. Also die plätschert, also er ist auch nicht fulminant glücklich in dieser Ehe. Was seid ihr denn für Lebensverweigerer, ihr beiden? Das ist doch gruselig, was ich ja höre. Ja, also einer ist es toll, das sind zwei Leute, die offensichtlich total gut zueinander passen, seit 20 Jahren miteinander zu tun haben. Und beide quälen sich, bei dem Mann weiß ich es nicht, bei deiner Affäre weiß ich es nicht so genau, aber von dir habe ich es ja gerade gehört, beide quälen sich mit einem Fremden. Ja, also ich meine, er quält sich ja auch, weil sonst würde er nicht bei jeder Gelegenheit seiner Frau einen vom fliegenden Pferd erzählen, um hier hinzukommen. Das sind jetzt mal mittlerweile mal locker fast 700 Kilometer, die wir auseinander sind. Ach, so weit. Ja. Lisa. Er schafft es immer wieder hier in der näheren Umgebung, sag ich jetzt mal, in einem Radius von 150 Kilometer, seinen Job auszuüben. Ich verstehe. Und kommt dann halt zum Übernachten zu mir, weil es jetzt so zurück zu weit ist. Ne? Lisa, ja. Du musst dein Leben ändern. Ja, aber ganz schnell. Ich habe nichts Gutes von deinem Ehemann gerade gehört. Ich habe jetzt gar nicht gefragt. Ich gebe mal die Antwort, dass du deinen Ehemann nicht mehr liebst. Ja, die Befürchtung habe ich auch. Ja. So, eigentlich müssen wir gar nicht weiterreden. Raus, befrei dich. Und dann guck, was wird mit euch beiden. Vielleicht ist das aber auch so eine merkwürdige Beziehung, eure Affäre, dass die nur funktioniert, weil ihr eben nicht wirklich zusammen seid. Aber das ist jetzt auch egal. Wichtig finde ich für dich, dass du erstmal aus der Ehe rausgehst. Ja, ich merke jetzt an mir selber, es nagt dermaßen an mir, dass ich anfange, krank zu werden. Das ist der Haken an der Sache. Abgesehen von dieser fulminanten Lüge, die du deinem Mann auch seit 10 Jahren antust. Ne? Das ist ja auch ganz schlimm. Ich finde das nicht so als Lüge. Ich weiß nicht warum, ich finde es einfach nicht als Lüge. Ich finde es auch nicht schlecht. Das hast du dir so zurechtgebogen. Ich habe keinen Haken daran. Stell dir mal vor, du kämst jetzt mit deiner Affäre zusammen. Tolle Liebesbeziehung, alles ganz, ganz toll. Und dann würdest du erfahren, dass dieser Mann, den du so liebst, dass der nebenher noch seit Jahren eine andere Frau hat. Würdest du nicht mehr sagen, finde ich nicht so schlimm. Ich muss dazu sagen, ich war ja schon einmal verheiratet und mein Mann, mein erster Mann, hat das also so praktiziert. Der hatte neben mir nicht nur eine Frau, der hatte mit mir auch nicht nur ein Kind, der hat noch 5, 6 andere. Und ich war derjenige, der Prügel bezogen hat, der, weiß ich nicht, krankenhausreif geschlagen wurde und all so Sachen. Dann kann ich die Haltung verstehen. Aber auch dann kann ich wieder nicht verstehen, das können wir jetzt nicht mehr vertiefen, warum du denn bei diesem Mann so lange geblieben bist, wenn der dich so behandelt hat. Ja, das ist jetzt auch egal. Das ist ein anderes Thema, ne? Ja. Damals fing das an, weil der immer zu mir gesagt hat, du bist eine Null im Bett. Ach so, ja. So, und dann haben wir, ganz krass, also ich muss klein bisschen von vorne erzählen, ganz krass, wir haben bei der Medie, wo er gearbeitet hat, sag ich jetzt mal ganz zu umschreiben, eine Reise ersteigert. Und darüber haben wir uns kennengelernt. Also ich habe dann mit dem immer telefoniert, so, bis das dann soweit war mit der Reise. Und dann sagte er, ja, wenn ihr dann zurückkommt, dann kommt ihr mal zu mir hier rüber und bringt mir mal Bilder mit und so. Und da haben wir uns zum ersten Mal gesehen. Und dann hat es Bing gemacht und von da an... Also Lisa, du wolltest jetzt von mir, einem fremden, außenstehenden Menschen, eine Meinung hören. Meine Meinung ist, raus aus der Ehe, der erste Befreiungsschlag und... auch mit der Affäre sprechen, ob ihr nicht nun endlich nach 20 Jahren vielleicht auch mal euer gemeinsames Leben wirklich richtig offiziell auch gestalten solltet. Das heißt, ob er nicht auch aus seiner Ehe rausgeht. Na gut, er sagt also, seine Frau hat ihm das ja schon mal angedroht, weil dann soll das gibt ja immer so Neider, ne? Dann hat mal jemand bei seiner Frau angerufen und sagt, ja, der pimpert alles, was nicht bei 3 auf dem Baum ist und so, ne? Und dann hat die wirklich, die ist extrem eifersüchtig, die hat den Ausraster gekriegt. Gut, das ist ein... Und rief noch bei mir an, egal, hat sich ausgeheult. Das ist, ja, naja. Ne? So, und dann sagt die, ich zieh dem die Hosen aus, der wird seines Lebens nicht mehr froh, der kann von der Brücke springen und so. Und ich dachte nur, Mädel, warum erzählst du mir das? Liebe Lisa, unsere Sprechzeit ist rum. Wir reden schon sehr lange, gucke ich gerade auf die Uhr. Ja. Ich habe dir aber jetzt meine Meinung klar gesagt. Mehr könnte ich dir nicht sagen. Du musst handeln, du musst etwas unternehmen, finde ich. Wenn ich dann alleine da stehe? Dann ist es halt auch so. Dann ist es immer noch besser als mit diesem Ehemann. Ich wünsche dir viel Glück und alles Gute. Ja, danke. Lisa, tschüss. Kannst du brauchen. Ciao. Tschüss. 0800 220 50 50. Hier ist Alice. Alice, 75, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Guten Morgen, Alice. Um was geht's bei dir? Guten Morgen, Domian. Du kennst ja eigentlich meine Geschichte schon. Nein, ich kenne gar nichts. Nein. Oh, muss ich eben nochmal einen Schluck trinken. Ja. Eben mittlerweile so. Was trinkst du denn da? Mineralwasser. Achso, ich dachte ein Wodka oder sowas. Nein, den trinke ich höchstens mal nach dem Essen. Ach so, okay. Ja, nee, ich bin so heiser, ich bin des Öfteren heiser, weil ich keine Schilddrüse mehr habe und da ist was mit den Stimmbändern passiert und dann muss ich immer zwischendurch mal trinken. Mhm. Ja, was ich jetzt, es geht mehr oder weniger um meinen Sohn, der ist 45 Jahre alt und der hat so eine Krankheit, sage ich mal, die ans Verstümmeln geht. Und wir machen uns natürlich unwahrscheinliche Sorgen um ihn. Wer ist wir? Mein Mann und ich. Ja, und die Krankheit geht ans Verstümmeln, sagst du? Ja, es gibt doch so eine Krankheit, dass eben Menschen gibt, die möchten sich vielleicht das Bein abhacken oder sowas in der Kante. Und der fährt dann zu Hause im Rollstuhl rum und ich... Also dein Sohn fährt zu Hause im Rollstuhl rum? Und ja, das gibt es. Es gibt in der Tat so ein Krankheitsbild, dass Menschen sich sogar Gliedmaßen abhacken möchten oder sie weghaben möchten. Ja, genau. Er fährt zu Hause im Rollstuhl rum, obwohl er eigentlich kerngesund ist. der ist kerngesund und der arbeitet ja auch. Und es ist natürlich auch so, meine Befürchtung ist, dass er, wenn das in seinem Beruf dann eben durchsickern würde, also dass er dann praktisch einpacken kann. Ne? Was macht er denn beruflich? Der ist bei der R&V und der organisiert Tagungen und Seminare, ist also viel unterwegs, auch Übernachtungen unterwegs und so weiter und so weiter. Und weil ich... Woher? Ich meine, das ist ja nun doch eine sehr spezielle Erkrankung, die man wahrscheinlich auch so lange wie möglich geheim behält. Woher wisst ihr es? Ja, also als Ingo in der Pubertät war, wir sind weg gewesen, wir sind nach Hause gekommen und haben festgestellt, dass er sich einen Arm eingegipst hatte. Und das war, wir sind jeden Dienstag zum Tanzsport gegangen, naja, und dann wusste er also, die sind nicht da und naja, dann hat das manches Mal dann eben nicht geschafft, dieses Gipszeug rechtzeitig wieder vom Arm abzubekommen und dann haben wir das gesehen. Und dann haben wir natürlich gedacht, Gott, Pubertät und das vergeht wieder. Ja, ja, das könnte ja mal sein, so eine Spielerei. Ja. Und dann vor 20 Jahren ist er in die Pfalz gezogen und naja, jobmäßig, das hat ihm ja auch alles gut gefallen und so weiter und so weiter. Und dann, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Jahre das her ist, können bestimmt schon 10 Jahre her sein, da hat er mir das mal erzählt und hat er gesagt, Mensch Mama, ich möchte irgendwie mich verstümmeln und nebenbei bemerkt, hier hatte er zu Hause auch schon mal einen Rollstuhl, den er immer versteckt hat und wenn wir nicht da waren, ist er mit diesem Rollstuhl durch die Wohnung gefahren. Und er hat tatsächlich dir so offen gegenüber gestanden oder eingestanden, dass er sich verstümmeln möchte? Ja, nicht verstümmeln möchte, aber dass er eben so diese Neigung hat und dass er das nicht aus Jux und Dollerei gemacht hätte mit dem Rollstuhl. Bist du nicht aus allen Wolken gefallen, als er das so gesagt hat? Ja, natürlich bin ich aus allen Wolken gefallen. Was konkret hat er denn für Wünsche, wenn er schon nicht das Wort verstümmeln gebraucht hat? Welche Wünsche hat er denn? Welche geheimen? Ja, also da bin ich noch nicht so richtig hintergestiegen. Ich habe sehr oft versucht, mich in seine Lage zu versetzen, was ich machen würde und was ich wohl daran finden würde, im Rollstuhl mich zu bewegen. Ich bin nicht dahinter gekommen und das hat er mir auch nicht gesagt. Es ist einfach nur dieser Zwang. Hat es einmal so ein offenes Gespräch zwischen dir und dem Sohn gegeben? Also wir haben schon öfter mehr oder weniger darüber gesprochen und weil ich mir eben oder wir uns große Sorgen um ihn machen, da habe ich dann des Öfteren auch zu ihm gesagt, ich sage, Mensch, du solltest dich in psychotherapeutische Behandlung begeben, du hast einen Job, wo du voll da sein musst und dass du dir von da irgendwie Hilfe holen kannst oder. Aber das tut er nicht. Das hat er bislang nicht gemacht. Lebt er alleine oder ist er verheiratet? Er lebt in Scheidung. Und er hat aber einen Gefährten, der es wohl liebt, dass er ihn im Rollstuhl fährt. Ist aber ein liebenswerter Mensch. Also ich kann nur... Also der Moment, der Gefährte, also der Gefährte. Eine schwule Beziehung? Ja. Ja. Und der Gefährte weiß das offensichtlich? Der weiß es nicht. Aber der fährt ihn im Rollstuhl? Der fährt ihn im Rollstuhl. Aber warum fährt er ihn im Rollstuhl, wenn dein Sohn kerngesund ist? Ingo macht ihm das vor. Die haben sich auf dieser Basis irgendwie kennengelernt. Wie, er macht ihm das vor? Er macht ihm vor, dass er auf den Rollstuhl angewiesen ist. Ach so. Und das ist eben auch der Knackpunkt. Wenn das mehr oder weniger... Oh, ich muss unterbrechen. Er macht dem Lebensgefährten... Also ist kein Lebensgefährte, ist ein Freund. Es geht in Lebensgefährten Richtung. Leben die zusammen? Nein. Mein Sohn lebt ja in Scheidung, das hatte ich ja gerade eben gesagt. Ja. Und er sagt natürlich, so schnell würde ich nie wieder, das hat er gleich zu Anfang gesagt. Okay, aber er macht diesem Mann vor, dass er im Rollstuhl sitzen muss. Aber der Mann musste auch mitkriegen, dass dein Sohn irgendwann dann mal ganz normal zur Arbeit geht. Das hoffen mein Mann und ich. Dass er das vielleicht schon in gewisser Weise irgendwo bemerkt hat. Das ist ja bizarr. Welche Krankheit spielt er denn seinem Freund vor? Ja, dass er die Beine nicht richtig bewegen kann. Und er nimmt das noch alles so für wahr? Ja, ich hoffe, dass er vielleicht doch mehr oder weniger das Ganze doch so ein bisschen durchschaut. Denn dieser Markus, der ist so ein liebenswerter Mensch. Und Ingo andererseits hätte fürchterliche Angst, ihn zu verlieren. Mhm. Und deshalb redet er mit ihm auch nicht Klartext. Denn wir haben auch schon des Öfteren gesagt, er soll sich in psychotherapeutische Behandlung begeben, soll da das schildern. Und die Schwiegertochter, ahnt die auch irgendetwas von dieser Neigung? Ja, die weiß. Die weiß das. Das heißt, er fährt auch oder fuhr bisher dann zu Hause auch im Rollstuhl bei sich in Anwesenheit der Frau rum? Ja, ja. In Anwesenheit der Frau? Ja, nicht immer, aber eben doch häufig. Haben die Kinder, die beiden? Nein, die haben keine Kinder. Du machst dir große Sorgen um den Sohn? Ich mache mir große Sorgen um den Sohn. Verstehe ich, würde ich auch machen. Und was ich eben auch zu meinem Sohn gesagt habe, er soll sich jetzt erst wieder neuerdings, er soll sich auf jeden Fall in Behandlung begeben, weil es ja so ist, Domian, ich habe es gesagt, ich bin 75. Ich bin nicht immer, ich weiß auch nicht, ob ich immer richtig ticken werde. Mhm. Ob das nicht über kurz oder lang vorbei ist. Und hier in der MHH, da hatten sie jetzt einen Thementag, da ging es um 6.000 Krankheiten, die nicht anerkannt sind. Da bin ich hingegangen, weil ich gedacht habe, vielleicht gibt es auch auf dem Gebiet irgendwelches Informationsmaterial. Nein, du hast ganz eindeutig mehrfach schon das Richtige gesagt und ihm geraten. Der Mann, dein Sohn, muss ganz dringend, finde ich, in eine psychotherapeutische Behandlung. So ist es. Ja, und jetzt ist nämlich noch etwas, ich hatte dann im letzten Jahr hatte ich wieder mit Ingo ein längeres Gespräch, weil ich mir natürlich Sorgen mache, weil ich dann ihn eben auch frage. Und dann erzählte er, dass er im Internet nachgesehen hätte und er wäre auf eine Ärztin in Frankfurt gekommen, die sich wohl auf so etwas spezialisiert hat. Und da im Internet hat er wohl auch gelesen, dass die solche Patienten dann vollkommen auseinander nimmt. Also vom Kopf angefangen bis eben Gliedmaßen durch und so weiter und so weiter. Wie auseinander nimmt? Ja, untersucht. Untersucht, ja. Okay. Durchcheckt. Hm. Und dann hat er sich da angemeldet, aber frühestens kriegt er 2013 einen Termin. Ach so. Und das erscheint mir viel, viel, viel zu lange. Erscheint mir auch viel zu lang. Alice, wir werden mal im Hintergrund jetzt uns schlau machen. Das ist ein sehr spezielles Gebiet und so sehr viele Fachleute wird es da nicht geben. Nee, ich weiß es nicht. Wir machen uns jetzt mal schlau und rufen dich gleich wieder an und werden dich informieren, was wir an Informationen hier haben. Du kannst ja nichts weiter tun, als deinem Sohn das hinlegen. Er muss es ja selbst entscheiden, dann dahin zu gehen. Aber irgendwie will er ja, wenn er sich schon mit der Frau in Frankfurt da auseinandergesetzt hat. Also der Meinung bin ich nämlich auch. Ja. Und ich hatte jetzt letztens, ich hatte ja eben gesagt, dass hier an der MHH da alle möglichen Krankheiten eben behandelt wurden. Und das habe ich dem Ingo auch erzählt. Hm. Ich sage, Ingo, so und so und so und so, was mir die Organisatorin dieses Tages mit auf den Weg gegeben hat, ans Herz gelegt hat, ist, dass du sollst dich auf jeden Fall in psychotherapeutische Behandlung begeben. Ja. Und wenn du 2013 dann da noch einen Platz bekommst, ist es gut. Mhm. Aber so geht es nicht weiter. Okay, also wir machen es jetzt wie besprochen, Alice. Ich bitte dich aufzulegen und wir machen uns schlau und werden dich gleich wieder, also heute Nacht in den nächsten Minuten, werden wir dich zurückrufen und dann gemeinsam beraten, was zu tun ist. Okay? Domian, vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Ich geh jetzt mal auf. Ciao, ciao, und ciao. Und ich hoffe, dass deinem Sohn dann geholfen wird auch. Ja, alles Gute. Auch. Auf Wiederhören. Ja. Tschüss. Danke. Tschüss. Ciao. Und hier ist Elke und Elke ist 44. Guten Morgen, Elke. Guten Morgen. Hallo, Elke. Um was geht's? Es hat ja eben dieser Stefan angerufen, der beim Jobcenter arbeitet. Ja. Ich arbeite auch im Jobcenter und ich kann dem nur zustimmen, was der Stefan sagt. Also unsere Arbeit ist ja sehr schwammig durch dieses Hartz-IV-Gesetz, Arbeitslosengeld II. Das Gesetz gibt es ja noch nicht lange und das ist noch nicht so ausgereift. Und man macht seine Arbeit gewissenhaft. Die Kunden sind nicht einverstanden mit dem, was sie bekommen, gehen sich beschweren von oben. Wird gesagt, nee, der Kunde hat nicht recht, beziehungsweise die Kunden gehen zum Sozialgericht, kriegen da recht und unsere Arbeit ist dahin. Wie erlebst du das denn so im praktischen Alltag? Was begegnet dir da? Ich bin auch seit einem Jahr krankgeschrieben. Seit einem Jahr schon? Ja, da bei mir in der Abteilung auch Mobbing herrscht und ich fühle mich überfordert, hatte dann auch ein Gespräch mit der Personalabteilung, aber da wird überhaupt nichts gemacht. Man hat überhaupt gar keinen Rückhalt. Was war denn jetzt, vielleicht kannst du noch mal das eine oder andere Beispiel aus deiner Praxis erzählen, wie du das erlebt hast mit den Kunden, was für Fälle es waren und wie dann weiterverfahren wurde. Also ich habe jetzt in dem Sinne keine Schwierigkeiten mit den Kunden, aber ich kenne Kollegen, die wurden von Kunden angespuckt. Die Kollegin, die hatte sich dann überlegt, gegen den Kunden eine Anzeige zu starten, aber die hatte dann auch hinterher Angst, weil in so einer Anzeige ja auch Name und Adresse drinstehen, dass da auch was zurückkommt. Und wenn man in so einem kleinen Ort wohnt, da kennt man sich, ja, dann die Kinder gemeinsam zur Schule und es stellt sich sehr schwierig dar. Zum anderen sind Kunden, die an den Schreibtisch abräumen, Blumenvasen, es ist einer Kollegin auf den Schädel geklopft worden. Also es macht wirklich keinen Spaß, da zu arbeiten. Und da muss man ja richtig Angst haben zu arbeiten. Also ja, genau, das ist es. Also eigentlich, wenn man in der Behörde arbeitet, sagt man, das ist ein sicherer Job. Auf der anderen Seite hatte ich auch schon überlegt zu kündigen, aber wenn man sich woanders bewirbt und Arbeitgeber kennen auch das Jobcenter, die nehmen einen nicht. Wenn du jetzt seit einem Jahr krank bist, du sagst, da gab es Mobbing, ist die Krankheit diese seelische, das ist eine seelische Erkrankung, weswegen du krank bist? Ja. Ja. Hat das auch damit zu tun, dass du dich in diesem Arbeitsumfeld so unwohl gefühlt hast, auch bezogen auf die Kundschaft, das hört sich immer so komisch an, mit den Kunden, also mit den Bürgern, die zu euch gekommen sind? Ja, klar. Also es war, weil es, egal was man macht, die Kunden beschweren sich und kriegen recht. Den Zorn mancher Kunden auch verstehen? Natürlich kann ich das verstehen. Es geht um Existenzen und die haben Angst zu verhungern. Und ich kann das schon nachvollziehen, weil ich auch mal selber in der Situation war. Ich kenne den Schreibtisch halt auch von der anderen Seite. Und du sagst, die Kunden bekommen dann eher Recht von euren Vorgesetzten, wenn die sich beschweren oder wie? Ja, von den Vorgesetzten beziehungsweise spätestens beim Arbeitsgericht. Oder bei der Widerspruchstelle, wenn sie einen Widerspruch einlegen, dass da so ein Kompromiss geschaffen wird. Das ist interessant, was du erzählst und was Stefan auch erzählt, weil viele Leute, die damit nichts zu tun haben, sich das gar nicht vorstellen können, was da los ist. Das habe ich so auch noch nie gehört, dass da Mitarbeiter von der Agentur angespuckt werden, dass da eine Blumenvase auf den Kopf geschlagen wird. Da muss man ja vor jedem Angst haben, der neu ins Zimmer kommt. Ja, also manche Büros sind auch so, dass man überhaupt gar keinen Fluchtweg hat aus das Fenster hinter einem. Und wenn man dann in der vierten Etage sitzt, ist das natürlich auch kein Fluchtweg. Wie viele Mitarbeiter von der Agentur sitzen denn in dem Büro, wo Kundschaft ist? Also ich arbeite in der Leistungsabteilung und da ist jeder, der Kundschaft hat. Und es ist ja auch immer ein Gebrüll auf dem Flur. Ich meine, hast du ein einzelnes Zimmer, wo du alleine bist mit dem Kunden oder sind da noch andere Kollegen? Ich habe ein Doppelzimmer. Also ich bin mit dem Kollegen in einem Büro. Ah ja, gut, aber so viele, wenn der Kollege mal auf der Toilette ist, dann sitzt er auch alleine unter Umständen mit dem Kunden. Ja klar, Also nehmen wir das mal so als weiteres Statement zu dieser Problematik. Vielleicht können wir da in der Woche noch ein bisschen ausführlicher drüber sprechen. Ich fand das auch sehr mutig, dass der Stefan darüber berichtet hat, weil als Außenstehender kann man das gar nicht so sehen. Für die Kunden ist das schon schwierig, Kunde zu sagen zu dem Bedürftigen. Normalerweise ist man Kunde, wenn man für eine Dienstleistung bezahlt. Elke, danke an deine Adresse auch nochmal, dass du uns so einen kleinen Einblick gegeben hast. Wie gesagt, vielleicht können wir das diese Woche mal ein bisschen weiter vertiefen, was da in diesen Agenturen so los ist. Vielen Dank und dir alles Gute natürlich und gute Besserung wünsche ich dir. Ja, könnten Sie vielleicht den Kontakt zu dem Stefan und mir irgendwie herstellen? Gerne, machen wir, verspreche ich dir. Okay, alles danke. Gute. Jo, tschüss, ciao. Und jetzt bin ich verbunden mit der Sabine und die ist auch 44. Guten Morgen, Sabine. Ja, guten Morgen. Guten Morgen, Sabine. Um was geht's bei dir? Hallo. Ja, ich habe ja schon gesagt, ich habe ja letztes Jahr im Juni bei dir angerufen zu dem Thema, dass man bald sterben muss oder wer demnächst stirbt oder so. Ja. Ich weiß nicht mehr genau, wie das war, weil ich Bauchspeicheldrüsenkrebs habe, aber ich lebe noch. Du lebst noch. Das wollte ich dir nur mitteilen. Wir beide haben damals miteinander gesprochen. Ja. Wie weit war die Erkrankung da so schon fortgeschritten? Ja, sehr weit. Also ich habe jeden Tag mit dem Schlimmsten gerechnet. Und dann 2 Tage, nachdem wir telefoniert hatten, da habe ich so ein Angebot gekriegt für so eine neue Therapiemöglichkeit, also so eine Enzymtherapie, die ich dann auch gemacht habe und auch immer noch mache. Also ich habe immer noch Krebs und ich bin noch nicht gesund oder so, aber ich lebe noch. Das ist ja wirklich ganz toll, gerade weil Bauchspeicheldrüsenkrebs ein so besonders aggressiver Krebs ist. Ja. Und da ist das ja ein großes Geschenk. Und das wollte ich dir nur sagen, dass ich noch lebe. Das freut mich total. Das glaube ich, natürlich. Was ich jetzt nicht mehr so genau in Erinnerung habe, lebst du alleine oder hast du Familie? Nee, ich lebe alleine. Du lebst alleine? Mhm. Und diese Entscheidung, in diese neue Therapie zu gehen, war die schwierig für dich? Nee, gar nicht, weil das war ja das Einzige, was ich machen konnte. Also es war ja wirklich so, mir ging es ja wirklich so schlecht. Ich habe ja wirklich jede Minute damit gerechnet, dass es vorbei ist. Mhm. Und dann habe ich gesagt, alles egal, was da für Nebenwirkungen sind oder so, ist mir ganz egal. Stimmt, dann ist es auch egal, welche Nebenwirkungen die haben könnte. Ja. Was hattest du schon noch zu verlieren? Nichts, ne? Nee, gar nichts. Ja. Ist denn das jetzt ein neues Medikament, was auch anderen Krebspatienten gerade mit dieser Krebsart vielleicht Mut machen könnte? Ich glaube ja. Also es ist jetzt, das war jetzt so eine klinische Studie erstmal, die jetzt noch nicht offiziell ist, so richtig. Ja. Aber ich bin anonym so bei euch. Ja. Also es ist auch nicht so richtig offiziell, aber ich denke mal, das wird ja auf längere Sicht wird das was Gutes sein. Ja. Wie war das voriges Jahr? Hattest du in unserem Gespräch, hast du Angst gehabt vor dem Tod? Ja, natürlich. Ganz viel Angst. Hat sich das jetzt verändert im Laufe der Monate? Ja, jetzt, man ist ja so Verdrängungs... So, man kann ja gut verdrängen, wenn's dann jetzt wieder nicht mehr so akut ist. Ne? Mhm. Aber ich habe schon noch immer Angst. Ich weiß auch, es wird jetzt nicht für immer sein. Ich werde jetzt nicht 80 werden oder auch 70 werde ich nicht und 60 wahrscheinlich auch nicht. Aber ich finde das schon ganz klasse, dass ich... Und ich habe auch zu deinem Mitarbeiter schon gesagt, das Leben ist ganz anders jetzt. Wie ist es jetzt? Ja, viel besser, viel intensiver. Man sieht Sachen, die man vorher nie gesehen hat. Man ein Sonnenaufgang, ein Regenbogen, einen schönen Tag jetzt, wo der Frühling anfängt. Das sind Dinge, die man sonst, wenn man so gesund ist und im Alltag steht, als selbstverständlich hinnimmt oder gar nicht wahrnimmt. Ne? Ja, genau. Und die man dann plötzlich... Ein schönes Gespräch mit jemandem, sich mit jemandem treffen, irgendwie was Schönes erleben und das ist halt ganz anders. Hast du denn noch Schmerzen? Ja, schon. Also ich bin nicht gesund, aber... Mhm. Aber ich bin glücklich. Ja, das ist wirklich ganz toll. Also du hast gerade so gesagt zu mir, dass dieses neue Medikament wird deinen Krebs nicht heilen, nicht vernichten können. Aber dieses Medikament kann dir offensichtlich doch noch viel Leben schenken, vermutlich. Ja. Und es hat ja schon. Und ich hoffe auch, dass das dann durch meine Mithilfe, also da müssen ja Leute, man muss sich ja dann freiwillig melden zu so Studien und so, dass das dann auch für viele andere auch eine Hilfe sein wird, gerade bei diesem Bauchspeicheldrüsenkrebs. Gibt es etwas, was du jetzt, wo du das Leben wieder etwas zurückgewonnen hast, besonders intensiv tust? Eigentlich alles. Alles. Ich werde jeden Tag ganz intensiv wach. Ich guck aus dem Fenster. Ich freue mich über das Wetter, auch wenn es regnet. Genau, das macht man dann auch. Ich freue mich über alles. Ja, ich freue mich über jeden, den ich sehe. Ich freue mich über meine Familie. Ja. Ich habe kleine Großneffen und so. Ja. Ich freue mich über jeden Tag, den ich mit denen noch erleben darf. Ja. Ich freue mich über alles. Sabine, ich freue mich wiederum sehr, dass du angerufen hast und uns diese gute Nachricht mitgeteilt hast. Dieses Medikament sensationell weiterwirkt und du noch viele Jahre und tolle Sachen vor dir hast. Von Herzen wünsche ich dir alles Gute. Ja. Tschüss. Das wünsche ich dir auch. Tschüss. Danke. Tschüss. In der Technik heute Nacht Tobias Helbig und morgen sind wir wieder da mit einer feinen Themennacht. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis dann. Tschüss.